أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار وبعد. Zuerst einmal möchte ich die Brüder begrüßen. Nuruddin habe ich noch nie gesehen vorher. Herzlich willkommen, Bruder. Dann möchte ich euch bitten, eure Handys bitte auf lautlos zu stellen. Und dann möchte ich eine kurze Erinnerung machen, und zwar, was die Vorträge hier, sowohl freitags auch als Mittwoch, mittwochs finden hier Koranunterrichte statt, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich war Mittwoch. Okay, gut. Als auch die Unterrichte, die hier stattfinden für Frauen, montags und donnerstags. So möchte ich nochmal daran erinnern, wie wichtig das ist, dass man sich, man nimmt sich für jede Sache, sei es für den Körper, für das Portemonnaie, für das Wohlsein, nimmt man sich unheimlich viel Zeit. Und für Islam sollte man sich auch, abgesehen von den Pflichten, die wir sowieso machen müssen, wie das Gebet und die ganzen anderen Sachen, sollten wir uns auch die Zeit nehmen und sagen, es gibt bestimmte Termine, wo hier etwas stattfindet, wo wir unseren Iman steigen lassen können, dadurch, durch das Wissen, durch die Erinnerung, und durch die Gesellschaft mit den Brüdern oder mit den Schwestern. Dann dazu noch sind einige Brüder abgesprungen, was die Unterstützung für Hikma angeht. Und zwar auch welche, die wirklich sehr viel gegeben haben. Das ist Qadr von Allah, aber ich möchte sowohl euch als auch die, die sich das später im Internet anhören, nochmal daran erinnern, dass wir eine sehr kleine Jemaah noch sind. Und wir sind auf jegliche Unterstützung von euch und von denen, die jetzt zuhören, angewiesen. Und wenn jeder nur einen kleinen Beitrag gibt, wenn es auch nur 10 Euro ist im Monat, aber regelmäßig, dann können wir davon die Fixkosten und auch Geld zur Seite tun für Anschaffungen wie zum Beispiel Bücher oder andere Sachen. Wir brauchen noch 2 Waschbecken und so weiter. Wer also was geben möchte, sei es monatlich, regelmäßig oder abgesehen davon haben wir hier eine Spendenbox, da kann man was reintun. Oder die, die sich das später anhören, die können sich dann über die Internetseite von hikmaev.jimdo.com an mich wenden. Und dann können wir alles weitere regeln, was die Unterstützung angeht. Nun zum Vortrag. Kannst du mir bitte ein Glas Wasser holen? Ich hatte, bevor der Bruder Abu Isaac, da warst du nicht da, hatte ich 2 Vorträge gehalten, und zwar über die Eigenschaften von Ahlus Sunnah wal Jamaah. Und wer ist Ahlus Sunnah wal Jamaah? Warum muss man ihnen sich zuschreiben und warum sind alle anderen verkehrt? Wer das nochmal hören möchte, der kann dann auf diese Website gehen von Hikma e.V. und kann sich die Vorträge anhören. Heute ist das Thema, beziehungsweise die Eigenschaft oder eines der Eigenschaften von Ahlus Sunnah ist, dass sie die Leute der Ahlus Sunnah lieben. Dass wir also die Leute von Sunnah lieben. Und ganz speziell die Gelehrten. Warum ganz speziell die Gelehrten? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Gelehrten die Erben der Propheten sind. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wir hinterlassen weder Dinar noch Dirham. Alles, was wir überlassen, ist Ilm, ist Wissen. Und wir lieben die Gelehrten von Ahlus Sunnah. Sowohl die von damals, als auch die von heute. Und wenn wir, also die bekanntesten Gelehrten von Ahlus Sunnah, die immer wieder wiederholt werden, sind zum Beispiel Gelehrte wie Imam Ahmed, Ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah und auch Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Wir lieben sie und ehren sie. Warum? Wegen ihren Halten an der Sunna und wegen ihrem Kampf gegen Schirk für den Tauhid und wegen ihrem Kampf gegen Bid'a und für die Sunna. Ganz speziell, der immer wieder, einer der Namen von diesen Gelehrten ist Mohammed ibn Abdul Wahhab, über den sehr viele Lügen und Verleumdungen verbreitet wurden. Damals wie auch heute. Es gibt ein Buch von Ihlas Holding, das ist eine türkische Verlag, die geschrieben haben oder eine Überlieferung gegeben haben von diesem Buch, dass Sheikhul Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ein britischer Spion gewesen sein soll. Das Buch heißt Hempfer, der britische Spion oder sowas ähnliches. Und dann muss man sich erstmal fragen, wo ist eure Überlieferungskette für diese Geschichte? Gibt es nicht. Die Lügen und Verleumdungen gegen Sheikhul Islam Mohammed Abdul Wahhab haben in keinster Weise Schaden auf diesen Gelehrten, noch auf seine Werke oder seine Dawa. Denn seine Dawa ist die Dawa der Propheten, die sich in allen bzw. in vielen Ecken der Erde verbreitet hat. Walilhamd. Und ein Dichter sagte mal, das ist ein sehr schönes Beispiel hier, der sagte, der Mond trägt keinen Schaden davon, wenn der Wolf ihn anjault. Genauso wenig hat dieser Gelehrte Schaden davon oder seine Werke oder seine Dawa haben keinen Schaden davon getragen, wenn diese Leute mit ihren Geheule, mit ihren Gejaule kommen, mit ihren Lügen und Verleumdungen gegen diesen Gelehrten und gegen die Dawa des Sheikhul Islam Mohammed Abdul Wahhab. Lass uns jetzt mal kurz über Mohammed ibn Abdul Wahhab näher eingehen. Wer war er und wer sind seine Werke? Ich möchte ganz kurz aus seinen bekanntesten Büchern, kurz auf seine Biografie ganz kurz eingehen, damit man weiß, wer war dieser Gelehrte. Und dieses Buch ist Kitab ut-Tawhid, was viele von euch bestimmt kennen. Sheikhul Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi wurde 115 nach Hijri, das ist 1703 christliche Rechnung, in der Stadt von Uyayna im Gebiet von Najd auf der arabischen Halbinsel geboren. Er gehörte einer angesehenen Familie von Gelehrten an. Sein Vater, Sheikh Abdul Wahhab ibn Sulaiman, geprägt von tiefgründiger Gelehrsamkeit, erbte einen ehrwürdigen Stand von seinem Vorfahr, dem Großgelehrten Sheikh Sulaiman ibn Ali, welcher der Führer der damaligen Gelehrten war und auch sehr belesen in Lehre, in Schreiben und in der Rechtsurteilung war. Wie war die Gelehrsamkeit von Sheikhul Islam? Sheikhul Islam erhielt seinen ersten Unterricht von seinem angesehenen Vater an seinem Heimatort. Er war intelligent genug, um den Koran im sehr frühen Alter von 10 Jahren auswendig zu lernen. Er las die Bücher des Tafsir, des Hadith und des Fiqh. Von Anfang an war er sehr interessiert daran, die Werke der frühen Gelehrten zu erlernen und zu studieren. Im Besonderen jene des Sheikhul Islam Ahmed ibn Taymiyyah und dessen ehrenwerten Schülers Muhammad ibn Qayyim al-Jawziyyah. Er studierte umfassend den Inhalt all ihrer Bücher. In den Jahren der Jugend begab er sich auf die Reise, um die Hadsch in Mekka auszuführen. Dabei nahm er vieles der ansässigen Gelehrten auf. Hiernach zog er weiter nach Al-Madina, traf die Wissenden dort und nahm für längere Zeit am Unterricht zweier angesehenen Gelehrten namens Sheikh Abdullah ibn Ibrahim ibn Sa'id al-Najdi und Sheikh Muhammad Hayat al-Sindi teil. Aus Wissbegier nach höheren Stufen des Ilm ging er auf die Reise nach Basra und zog viel Nutzen daraus. Das ist nur ein ganz, ganz kurzer Weg des Sheikhul Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Was sind zum Beispiel seine Werke? Seine Werke sind wie zum Beispiel, woraus ich jetzt gerade gelesen habe, Kitab ut-Tawhid. Dann hat er noch viele andere Werke geschrieben, die in der muslimischen Umma sehr weit verbreitet sind. Nur mal ganz kurz. Kitab ut-Tawhid, Usul al-Thalasa, die drei fundamentalen Grundzüge, Al-Qawaid al-Arba, Kashf al-Shubuhat, Muhtasar al-Sira, Muhtasar Fathul Bari, Muhtasar Zad al-Ma'ad, Masail al-Jahiliya, Adab al-Masih, Illa al-Salat, Tafsir Surat al-Ikhlas und noch viele andere Werke. Das sind nur einige von seinen Werken. Diese Leute, die gegen Mohammed ibn Abdul Wahhab reden, haben die irgendein in ihren Widerlegungen gegen diesen Scheich, haben die irgendein Beweis für ihre Lügen und für ihre Verleumdungen gefunden in ihren Werken oder in seinen Aussagen oder in seinen Taten? Wenn ja, dann würden sie es ja uns präsentieren. Dann würden sie sagen, in dem Buch, auf Seite so und so, hat er das und das gesagt und das ist im Widerspruch zu Koran und Sunna und zu einem Verständnis des Salafus Salih. Diese Leute nun, die bezeichnen jeden, der sich diesem Scheich zuschreibt, als Wahhabi. Und zuerst wurde das Wort Muhammadi benutzt. Aber dann haben sie sich gedacht, wenn wir die Leute als Muhammadi bezeichnen und damit etwas Negatives bewirken wollen, dann könnte es so aussehen, als ob die Leute denken, wir meinen den Propheten Mohammed. Und das wollten sie ja nicht. Jetzt gehen wir mal auf das Wort Al-Wahhab ein, wofür sie diese schlechte Bezeichnung genommen haben. Erstens ist Al-Wahhab eines der schönsten Namen Allahs, welcher der Allgebende bedeutet. Wie kann man daher diesen schönen Namen so verdrehen? A'udhu billah. Die Bezeichnung Wahhabi wird auf diesen Gelehrten zurückgeführt, welcher vor einiger Zeit gelebt hat. Er rief zum Tauhid auf und verteidigte ihn. Er warnte gegen Schirk und bekämpfte dessen Leute. Wenn diese Leute also wahrhaftig wären, würden sie den Muhammadi benutzen, da Abdul Wahhab der Name seines Vaters war. Daran sehen wir also, dass diese Leute noch nicht mal so klug sind und die richtige Abkürzung benutzt haben für diese Leute. Weil dieser Scheich hieß nicht Scheich Abdul Wahhab, er hieß Scheich Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sein Vater hieß Abdul Wahhab. Dann, was war die Dawa von Muhammad ibn Abdul Wahhab? Und war sie im Einklang mit der Dawa des Propheten? Wenn wir das prüfen wollen, was können wir machen? Wir können nicht mehr zurückgehen zu diesem Mann, der ist tot. Was wir nur machen können, ist zurückkehren zu seinen Werken, was er geschrieben hat. Und wenn wir das machen, dann sehen wir nichts anderes, außer qala Allah, qala Rasulu, qala Sahaba. Und alles ist im Einklang mit dem Verständnis der Salafus Salih. Wenn diese Leute also aufrichtig wären in ihren Verleumdungen und Argumenten, dann würden sie mit diesen Büchern kommen und würden sagen, da in der und dem Werk findet ihr den Widerspruch zu Koran und Sunna. Wir sehen aber, dass weder die Lügen und Verleumdungen gegen diesen Gelehrten stimmen, noch konnte irgendeiner von diesen Leuten einen einzigen Beweis hervorbringen, dass in den Werken und Aussagen von Muhammad ibn Abdul Wahhab etwas im Widerspruch zu Koran und Sunna oder dem Verständnis des Salafus Salih war. Wenn man sich also dieser Dawa und diesen Werken von diesen Gelehrten zuschreibt, hat man es dann verdient, dass man als Wahhabi genannt wird? Wahhabi ist nicht neu von Ahlul Bidah, dass sie die Leute von Ahlus Sunna mit solchen schlechten Namen betiteln. Das war schon damals der Fall. Ich habe hier das Werk von Imam Ahmed, Usul Sunna, wo er über das Kapitel die Zeichen von Ahlul Bidah schreibt, dass Abu Usman As-Sabuni, der 449 nach Hijri gelebt hat, gesagt hat, dass die Eigenschaften von den Leuten der Erneuerung klar und offensichtlich sind. Und eines der offensichtlichsten Eigenschaften ist deren Hass und Kampf gegen die Leute der Überlieferung des Propheten Mohammed. Und sie fangen an, die Leute der Ahlus Sunna mit Namen zu betiteln. Und diese Namen haben noch nicht mal ein gesundes Fundament. Sie haben sie zum Beispiel genannt als Hashawiya, Nutzlose, oder Jahala, die Unwissenden, oder als die Mushabbiha, Leute, die Allah mit der Erschaffung vergleichen, obwohl sie das eigentlich machen, aber sie werfen es der Ahl-Sunnah vor. Also das, dass die Ahl-Bidah mit solchen Namen kommen, wie Wahhabi, ist nichts Neues. Das gab es schon damals. Jetzt muss man sich ja fragen, die Gelehrten, die vor Muhammad ibn Abdul Wahhab gelebt haben, wenn die zu etwas, zu das Gleiche aufgerufen haben, wie Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, waren sie dann auch Wahhabi? Geht das? Zum Beispiel, Sheikhul Islam Taqiuddin ibn Taymiyyah, war er ein Wahhabi? Es gibt sogar dumme Leute, die sagen ja, aber wie soll das gehen? Wenn Ibn Taymiyyah doch vor Muhammad Abdul Wahhab gelebt hat. Das geht doch gar nicht. Was sind die Gründe, warum die Leute einige Muslime als Wahhabi nennen? Die Gründe sind unter anderem, es gibt noch mehr, weil sie sagen, also die Leute der Sunna, weil sie sagen, dass das Anrufen der Toten Schirk ist. Weil das Tragen und Glauben an Amulette Schirk ist. Schirk, das Beigesellen Allahs. Weil die Dua nur zu Allah alleine gemacht werden darf. Weil man keinen Scheich uneingeschränkten Gehorsam leisten darf. Weil für niemanden anderen als für Allah geschlachtet werden darf. Dass über Gräber Kuppeln gebaut wird. Dass wir uns davon lossagen, dass wir sagen, dass es Schirk ist. Weil sie sagen, dass Allah über den siebten Himmel, über den Thron erhoben hat. Weil gesagt wird, dass alle Bid'ah schlecht und unerlaubt sind und es keine Bid'ah Hasana gibt. Und so weiter. Sind das Punkte, die im Widerspruch zum Islam sind? Diese Punkte jetzt hier zum Beispiel? Sind da irgendwelche Punkte dabei, wo man sagen könnte, die sind im Widerspruch zum Islam? Es ist nicht ein einziger dabei, der im Widerspruch. Und es gibt noch weitaus mehrere Punkte, wo sie, die sie als Grund nehmen, um zu sagen, ah, dann bist du ein Wahhabi. Wenn du das sagst, wenn du diese Auffassung hast, dann bist du ein Wahhabi. Wenn du die Ayah im Koran liest, die allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe, bist du dann ein Wahhabi? Wenn du den Hadith erwähnst, der von Ibn Abbas in den 40 Ahadith von An-Nawawi, dass der Prophet Muhammad gesagt hat, wenn ihr bittet, dann bittet Allah. Und wenn ihr Hilfe sucht, dann sucht sie von Allah allein. Bist du dann ein Wahhabi? Oder wenn du den Hadith des Propheten erwähnst, wer auch immer stirbt, während er jemand anderes außer Allah anruft, wird in das Höllenfeuer eingehen. Oder vielleicht bist du ein Wahhabi, wenn erzählt wird, dass die Awliya das Verborgene kennen und du sagst jedoch, Allah sagt in der ungefähren Bedeutung, bei ihm befinden sich die Schlüssel zum Verborgenen, nur er kennt sie. Und vielleicht bist du ein Wahhabi, wenn du Muhyiddin ibn Arabi für solche Ausdrücke des Kufrs entlarvst, wie der Herr ist der Diener und der Diener ist der Herr. Oh, ich wünschte, ich wüsste, wer der Gebieter ist. Oder vielleicht bist du ein Wahhabi, wenn du ablehnst, dass der Prophet ﷺ aus Licht erschaffen wurde und die Kraft hatte und immer noch hat, uns Gutes zuteilkommen zu lassen. Allah sagt in der ungefähren Bedeutung, sprich, ich habe nicht die Macht, mir selbst zu nützen oder zu schaden, es sei denn, Allah will es. Und hätte ich Kenntnis von dem Verborgenen, wahrlich, ich hätte mir die Fülle des Guten zu sichern vermocht und Übles hätte mich nicht berührt. Ich bin ja nur ein Warner und ein Überbringer froher Botschaft für die Leute, die gläubig sind. In diesen Ayah wird ganz klar, dass der Prophet Muhammad für sich selber nicht beansprucht hat, dass er Schaden von sich abwenden kann. Oder vielleicht bist du ein Wahhabi, wenn du den Geburtstag des Propheten nicht feierst oder ihn nicht stark preisen tust, derart, dass man über ihn, über sein Prophetendasein erhebt. Der Prophet Muhammad sagte, übertreibt nicht, indem ihr mich preist, wie die Christen mit der Preisung des Sohnes der Maryam, Isa, übertrieben. Da ich wahrlich nur ein Diener bin, also sagt, diene Allahs und sein Gesandter. Vielleicht bist du ein Wahhabi, wenn du Abdul Qadir al-Jilani nicht darum bittest, Schaden von dir zu nehmen und dabei die Ayah erwähnst und wenn Allah dir Schaden zufügt, so kann ihn keiner als er hinwegnehmen. war der Gelehrte, der Folgendes sagte, ein Wahhabi: Bittet Allah alleine und bittet keinen anderen außer ihm. Sucht Hilfe von Allah und sucht keine Hilfe von jemand anderem als ihm. Wehe dir, mit welchem Gesicht willst du ihm morgen begegnen? Du hast gegen ihn in der Welt gekämpft, indem du dich von ihm gewendet hast und dich seiner Schöpfung genähert hast, so sehr, dass du ihm Partner zur Seite gestellt hast. Du hast deine Bedürfnisse von ihm gefordert und in wichtigen Angelegenheiten auf sie vertraut. Vermehre die Wege und Mittel zwischen dir und Allah. Denn wahrlich, wenn du stoppst, dann ist dies Torheit. Es gibt keinen König, keine Macht, keine Unabhängigkeit und keine Kraft, außer durch Allah, dem Allmächtigen, Majestätischen. Wende dich Allah zu, ohne die Schöpfung zu benutzen. Ist da irgendwas falsch dran? Ist da irgendwas nicht im Einklang mit Islam, mit Koran und Sunna, mit Ayah oder mit den Aussagen des Propheten? Er scheint die Kriterien getroffen zu haben. Wer war er? Es ist niemand anderes als derjenige, den einige Menschen anrufen. Abdul Qadir al-Jilani. Er selber hat das gesagt. Er sagte dies in Fathul Rabbani. Oder war vielleicht derjenige, der Folgendes gesagt hat, ein Wahhabi: Ich hasse es, Allah über andere zu bitten. Wer war dieser Mann, der das gesagt hat? Dieser Mann war Abu Hanifa. Berichtet in Darul Mukhtar. So sehen wir, wenn wir die Aussagen der Gelehrten von damals, die vor Muhammad ibn Abdul Wahhab gelebt haben, nehmen würden, ohne den Namen zu nennen, dann würden sie ganz klar, diese Leute würden ganz klar sagen, derjenige, der das gesagt hat, ist ein Wahhabi. Aber es kann nicht sein, weil Muhammad ibn Abdul Wahhab noch gar nicht gelebt hat. Und das zeigt nur, dass die Dawa von Muhammad ibn Abdul Wahhab im Einklang mit den Gelehrten vor ihnen war. Nicht nur das, sondern im Einklang mit der Akida von den Sahaba und sogar mit der Akida und mit der Dawa des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zeichen der Ehlu Bida ist, wie ich gerade gesagt habe, dass die Ehlu Sunna mit Namen bezeichnen, die auf Falschheit aufgebaut sind. Das ist eins davon. Jetzt kommt noch dazu, wenn wir schon dabei sind, dass Leute auf Falschheit andere Muslime mit Namen betiteln, die auf Falschheit begründet sind. So müssen wir wissen, dass Ehlu Sunna auch die anderen Gruppen bezeichnen mit Namen. Wie zum Beispiel Dschihadi, Tekfiri, Kutbi, Ikhwani, Tablighi. Ist das falsch? Das ist nicht falsch. Warum nicht? Weil diese Namen sind nicht auf Falschheit begründet. Wenn wir sagen, einer ist ein Dschihadi, dann verleugnen wir nicht den Dschihad. Ja. Wenn wir sagen Dschihadi, dann leugnen wir nicht den Dschihad, sondern wir bezeichnen die Leute als Dschihadi, die ins Extreme, die über das Erlaubte hinausgegangen sind und dies als Dschihad bezeichnen. Wie zum Beispiel Irhab, Terrorismus im Namen des Islam. Oder wenn wir sagen zum Beispiel Tekfiri. Tekfir ist ein Bestandteil von Islam. Tekfir wird auch im Koran genannt, also wird auch gemacht auf die Leute, die die Grenzen überschritten haben. Und auch der Prophet Muhammad hat den Tekfir ausgeübt. Aber wen bezeichnen wir als Tekfiri? Tekfiri bezeichnen wir diejenigen, die über die Grenzen hinausgegangen sind und Muslime aus dem Islam ausgeschlossen haben, ohne die Bedingungen und Voraussetzungen zu erfüllen dafür. Genau das gleiche ist mit Kutbi. Wer ist ein Kutbi? Ein Kutbi ist derjenige, der auf der Methode, auf den Weg von Sayyid Qutb ist. Oder zum Beispiel ein Ikhwani. Ikhwani ist einer, der auf den Manhaj, auf der Methode von Ikhwani Muslimun ist. Oder Tablighi. Und bei all diesen Gruppen macht sich eine ganz bestimmte Sache bemerkbar. Egal wen wir nehmen. Jamaat Tablighi. Ikhwani Muslimun. Hizb ut-Tahrir. All diese Gruppen haben Leute gegründet, später. Jamaat Tablir Mohammed Elias. Ikhwani Muslimun Hassan al-Banna. Hizb ut-Tahrir Nabhani. Aber wer hat Salafia gegründet? Salafia hat nicht Mohammed Abdul Wahhab gegründet. Salafia hat auch nicht Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah gegründet, sondern Salafia hat Allah gegründet. Im Koran. Und jetzt kommen auch noch Leute, die selber von den Feinden des Tauhid als Wahhabi bezeichnet werden. Sie selber werden als Wahhabi bezeichnet und sind nicht damit zufrieden. Und diese Leute, einige von diesen Leuten, bezeichnen wiederum andere Leute als Metrelis. Sie sind nicht damit zufrieden, als Wahhabi bezeichnet zu werden. Aber sie selber betiteln wiederum andere Muslime als Metrelis. Uns bezeichnet man als beides. Von den Feinden des Tauhid werden wir als Wahhabi bezeichnet. Von den Feinden des wahren Menhaj werden wir als Metrelis bezeichnet. Und diejenigen, die uns als Metrelis bezeichnen, werden wiederum von den Feinden des Tauhid selber als Wahhabi bezeichnet und sie sind nicht damit zufrieden, so betitelt zu werden. Aber selber machen sie es auch. Wie kommen sie auf den Begriff Metreli? Der Ursprung dieses Wortes geht zurück auf einen Gelehrten namens Sheikh Rabi ibn Hadi al-Metreli Hafizullah. Wer ist Sheikh Rabi? Sheikh Rabi ist kein anderer als ein großer Alim, über den viele Gelehrte gesagt haben, dass er ein großer Gelehrter ist. Und Al-Albani sagt, dass er der Flaggenhisser, der Flaggenträger von Jahr wa Tadil ist, von Kritik und Lob ist. Und diese Leute, die uns und auch andere Brüder als Metrelis bezeichnen, sagen, wir lieben auch Sheikh Rabi. Und den gleichen Atemzug werfen sie Sheikh Rabi Sachen vor und kritisieren ihn, die nicht stimmen, die aus dem Kontext genommen wurden. Und sagen, ja, Sheikh Rabi wurde auch kritisiert von Al-Sheikh und von Al-Bani. Und sie haben nicht verstanden zwischen Nasiha und Jarh. Sie haben den Unterschied nicht verstanden, wenn ein Gelehrter zu einem anderen Gelehrter Nasiha macht oder wenn ein Gelehrter gegen einen anderen Gelehrter Jarh macht, Kritik macht. Was ist die Absicht von diesen Leuten, die uns als Metrelis bezeichnen? Was ist die Absicht? Die Absicht von den Leuten, die Leute des Tauhid als Wahhabi bezeichnen, ist, dass sie sagen, unsere Absicht ist, sie lieben nicht den Propheten so, wie sie ihn lieben sollten, in ihrer Übertreibung. Und sie geben nicht den Awliya, den Respekt, den sie eigentlich ihnen gebühren müssten. Deswegen sagen sie ja, zu diesen Leuten, das sind sie Wahhabis. Weil wir sagen, ihr sollt den Propheten lieben, aber wie kann man am besten zeigen, dass man den Propheten liebt? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wenn ihr mich liebt, so folgt mir. Das ist die wahre Liebe. Und nicht, indem ich an einem Tag im Jahr die Moschee oder die Räumlichkeiten schmücke wie ein Hindu-Haus und anfange, Gedichte und Ilahis oder Nasheed in übertriebenem Maße zu machen und dann zu sagen, so zeigen wir, dass wir den Propheten in seinen angemessenen Formen lieben. Und wir sagen ganz klar nein. Das ist Haram, das ist nicht nur Haram, das ist Schirk und das ist nicht erlaubt und das hat nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewollt, das haben auch nicht die Sahaba so gemacht. Was ist nun die Absicht von den Leuten, die uns als Metrelis bezeichnen? Ganz einfach. Wenn uns einer fragt, was sagt ihr über Jamaat Tablir? Was sagt ihr über Ikhwani Muslimun? Was sagt ihr über Hizb ut-Tahrir? Wenn wir dann sagen, wir sagen, diese Gruppen sind von den Gruppen, die die Strafe der Hölle auf sich haben. Wir sagen nicht, dass alle Leute von dieser Gruppe ins Höllenfeuer gehen, das sagen wir nicht. Wir sagen aber, dass die Strafe auf diese Gruppe ist, weil sie von den Gruppen sind, die zu den 72 Gruppen gehören, in denen der Prophet Muhammad gesagt hat, kullaha finnar illa wahida, alle sind im Höllenfeuer außer einer. Und man hat zum Beispiel Sheikh Ibn Baz gefragt, ob Jamaatul Tabligh und Jamaatul Ikhwan al-Muslimun zu den 72 Sekten gehören, die im Höllenfeuer sind. Und er hatte gesagt, nein, das sind, diese Gruppen sind von den Gruppen, die ins Höllenfeuer gehen. Warum? Weil ihre Akida und ihre Menhaj nicht im Einklang von Koran und Sunna ist. Das ist zum Beispiel ein Grund. Oder zum Beispiel ein anderer Grund ist, dass sie uns fragen, was haltet ihr von dem großen Reformer und Aufleber des Dschihad, Osama bin Laden? Und wir sagen, dieser Mann ist ein Khariji, ein Tekfiri, der nicht im Einklang mit Koran und Sunna ist. Wenn wir das sagen, dann sind wir Metrelis. Oder wenn wir nach bestimmten Personen gefragt werden, worüber die Gelehrten gesagt haben, mit detaillierter Kritik, dass diese Leute Erneuerer sind und dass man sich von ihnen entfernen sollte, dann sagen sie, ihr seid Metrellis. Wobei nur, nicht nur, immer nur Sheikh Rabi diese Leute kritisiert hat oder diese Gruppen kritisiert hat, sondern Gelehrte sind neben ihnen, die auch die gleichen Kritikpunkte angewendet haben. Wenn wir schauen, wie viele Leute hat denn Sheikh Rabi zum Beispiel in seinem ganzen Leben, und er ist über 80 Jahre alt, kritisiert. Was schätzt ihr, wie viele Leute in seinem über 80-jährigen Leben hat Sheikh Rabi kritisiert? Wie viele Leute, außer du? 20. Ja. Keine 20 hat er kritisiert. Und die Gelehrten in den Zeiten, in der vierten und dritten, fünften Generation, die haben Hunderte kritisiert in ihrer Zeit. Und jetzt sagen sie, ja, Sheikh Rabi ist hart und Sheikh Rabi kritisiert nur und er kritisiert ohne Adel, ohne Gerechtigkeit. Dann müssen wir schauen, wenn Sheikh Rabi zum Beispiel eine Person oder eine Gruppe kritisiert hat. Wenn das nicht stimmt, warum haben dann die anderen Gelehrten nicht gesagt, das, was du gesagt hast, Sheikh Rabi, ist verkehrt? Warum bestätigen diese Gelehrten Sheikh Rabi? Wenn ein Gelehrter dabei war, der nicht im Einklang mit dem Urteil von Sheikh Rabi war und Sheikh Rabi ihm die Beweise gezeigt hat, dass das, was er gesagt hat, stimmt und dass die Kritik auch Sinn ergibt in diesem Fall, dann haben diese Gelehrten im Nachhinein ihm immer Recht gegeben. Und wenn er mal falsch lag und die Gelehrten ihm gezeigt haben, dass er falsch gelegen hat, dann hat er seine Punkte, die er gegeben hat, zurückgenommen und hat aufgeklärt, hat ein Bayan gemacht. Metrelli ist eigentlich, wenn Sie das sagen, ist das auch eigentlich sehr, sehr dumm von diesen Leuten, weil was ist ein Metrelli eigentlich in der arabischen Sprache? In der arabischen Sprache ist ein Metrelli, der von dem Stamm der Metrel kommt. Sheikh Rabi ibn Hadi al-Metrelli heißt so Metrelli, weil er vom Stamm kommt, der so heißt in Saudi-Arabien. Und in Wahrheit benennen sie alle so, weil sie über die Ehlul Bida und über die Hizbiyin von heute aufklären. Also diejenigen, die darüber aufklären, sie nennen sie so, weil sie das tun. Und außerdem verbreiten sie Lügen, dass wir zum Beispiel nur von Sheikh Rabi ibn Hadi al-Metrelli nehmen und dass wir behaupten, dass Sheikh Rabi ibn Hadi al-Metrelli masum, fehlerfrei wäre, was eine Lüge ist. Das ist eine große Lüge, dass wir nur von Sheikh Rabi nehmen und dass wir ihn als fehlerfrei ansehen. Das wird niemals von einem Mund, von einem Salafi rauskommen. Und wir nehmen nicht nur von Sheikh Rabi, wir nehmen von den allen großen Gelehrten dieser Zeit, die auf Koran und Sunna mit dem Einklang der Salaf al-Salih sind. Und was die Leute angeht, die Sheikh al-Islam Mohammed Abdul Wahhab kritisiert haben, das sind komischerweise gerade diese Leute mit offener Sünde und Ungehorsam gegenüber Allah behaftet. Indem sie in ihren Medien, wie Fernsehen Prostituierte tanzen und singen lassen und andere schandhafte Taten vollziehen lassen. Jedoch sind die Bücher Mohammed ibn Abdul Wahhabs öffentlich zu erlangen, sodass jeder auf der Basis seiner eigenen Schriften beurteilen kann, ob seine Einladung mit Koran und Sunna übereinstimmt oder nicht. Das, was dieser Gelehrte gemacht hat, ist das, was der Prophet und Omar gemacht haben. Omar ließ beispielsweise einen Baum abhacken, unter dem die Muslime einen Bund mit dem Propheten schlossen. Nach dem Tode des Propheten begannen die Menschen, zu diesem Baum zu pilgern, um dort in der Hoffnung, mehr Lohn zu erlangen, ihre Gebete zu verrichten. Aufgrund des immensen Schirkgefahrs ließ daraufhin Omar diesen Baum abhacken. Imam Mohammed ließ auch Bäume abhacken, denen man Besonderheit beimaß und zu diesen pilgerte. Ebenso machte Imam Mohammed erhöhte und bebaute Gräber dem Boden gleich, entsprechend dem Befehl des Propheten, als er zu Ali ibn Abi Talib sagte: Lass kein Bild zurück, ohne es zu vernichten, und lass kein bebautes, erhöhtes Grab zurück, ohne es dem Boden gleich zu machen. Der Beweis, der uns bindet, ist nicht der Name und der Ruf eines Gelehrten. Und jetzt kommen Leute auf die Idee und halten Jugendliche davon ab, hier hinzukommen, oder nehmen Einladungen nicht an mit der Begründung, dass dieser Verein Wahhabi beinhaltet. Leute beinhaltet, die Wahhabis sind und die Lehre des Mohammed Abdul Wahhab verbreiten. Die zweite Argument stimmt. Aber nicht nur. Wir verbreiten nicht nur. Wir verbreiten nicht nur die Lehren des Mohammed ibn Abdul Wahhab, sondern wir verbreiten die Lehre des Propheten Mohammed sallam im Einklang mit Koran und Sunna und dem Verständnis des Salafus Salih. Und die Leute, die das behaupten, sind noch nicht mal so manns genug und kommen hier hin und fragen uns. Sie machen das nicht. Sie stellen einfach diese Jugendlichen vor diesen Argumenten und sagen, geh da nicht hin, das sind Wahhabis. Und die nächste Stufe ist dann halt, dass Leute sagen, die schon begründet sind im Islam, dass sie sagen, geh nicht zu Hikma e.V., weil die Leute, die dort Vorträge halten, sind Metrelis. Und alles beide habe ich ein bisschen erklärt, was die Quelle von diesen Namen sind und dass diese Behauptungen nichts anderes als Lügen und Verleumdungen sind, um nicht nur uns zu schaden, sondern alle, die auf diesem Weg sind. Ja, das war's, glaube ich, erstmal. Ja, das war's, genau. Wenn noch irgendeiner was verbessern möchte, hinzufügen möchte oder fragen möchte, dann können wir das jetzt machen. Nix. Auch nicht, Ari. Ich habe eine Frage. Und zwar, wenn die sagen, zum Beispiel, du bist Wahhabi, ne? Mhm. Ist das dann richtig, dann, wenn du sagst, ja, dann bin ich Wahhabi? Mhm. Ist falsch, ne? Ist falsch. Muss man aufklären, ne? Muss man aufklären. Du musst sagen, guck mal, warum sagst du Wahhabi? Wer ist ein Wahhabi? Frag die Leute erstmal, wenn du sagst Wahhabi, dann erklär mir bitte erstmal, wer und wann ist einer ein Wahhabi. Dann wird er dir sagen, ja, die verbieten, dass man zu den Gräbern geht. Oder Schäffert macht. Oder Schäffert macht. Ja. Dann sagst du ihm, was ist, wenn ich dir den Beweis bringe, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verboten hat? Wenn er dann sagt, das kann nicht sein. Und du sagst ihm, okay, ich bringe dir die Beweise von Koran und von Sunna, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, wirklich tatsächlich verboten ist. Und nicht von Muhammad ibn Abdul Wahhab, sondern Prophet von Allah subhanahu wa ta'ala und von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn er das dann nicht akzeptiert, dann siehst du, dass er entweder ein kompletter Jahil ist oder ein riesengroßer Dummkopf. Kibir machen. Ja, das ist Kibir. Wenn du sagst, von Imam Buhari ist das überliefert worden, zum Beispiel, dann sagen die, ja, das kann auch ein Fake sein, dieser Buch, ne? Oder du hast den Tafsir nicht verstanden, oder den Hadith nicht verstanden. Ja, dann sollen sie uns das erklären. Dann sollen sie uns das erklären, aber sie können es nicht. Das ist ja das Problem dabei. Sie kommen nur mit solchen Sprüchen. Aha, Mit Schubuhat kommen sie, mit Zweifeln, mit zweifelhaften Aussagen und können das, was sie sagen, noch nicht mal belegen. Das ist ja das Traurige daran. Wenn sie wenigstens etwas in der Hand hätten. Sie haben auch nicht mal etwas in der Hand. Das ist schade, ja. Ja, schade ist das. Du hast ja am Anfang gesagt, wer Zelle 4 von. Da hast du ja gesagt, Allah hat das erfunden. Hast du ja einer sagt, das steht ja nicht im Koran. Also Zelle 4? Zelle 4 steht nicht im Koran. Aber im Koran steht, dass du den Propheten folgen musst und diejenigen, die ihnen in Rechtschaffenheit gefolgt sind, Muhajir und Ansar und diejenigen, die in Rechtschaffenheit gefolgt sind. Was bedeutet das? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Salaf, ist der Vorfahre, der rechtschaffene Vorfahre, ist Salaf al-Salih von den Sahaba. Und die Sahaba sind unsere Salaf al-Salih. Und das ist Salafia. Salafia heißt, dass du den Islam mit Koran und Sunna, aber mit dem Verständnis, das ist eine ganz wichtige Zutat, ohne diese Zutat geht es nicht, mit dem Verständnis der Salaf al-Salih. Und der Salaf al-Salih sind der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die ersten drei Generationen. Und wenn du das folgst, das ist Salafia. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala befohlen. Ja. Was? Subhanak wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.